Meine Zuhörer, in Hegels Vorlesung über Ästhetik heißt es einmal in Bezug auf Musik, erst wenn sich in dem sinnlichen Element der Töne und ihrer mannigfaltigen Figuration Geistiges in angemessener Weise ausdrückt, erhebt sich die Musik zur wahren Kunst. Gleichgültig, ob dieser Inhalt für sich seine nähere Bezeichnung durch Worte erhalte oder unbestimmter aus den Tönen und deren harmonischen Verhältnissen und melodischer Beseelung müsse empfunden werden. Eben diesen nach Hegel unbestimmten Inhalt zu umkreisen, die Tiefe eines Werkes zu ergründen, muss das Ziel jeder musikalischen Analyse sein. Wie ästhetische Erkenntnis nur aus einem ursprünglichen Erlebnis aufsteigen kann, so soll das Verbalisieren umgekehrt das Erlebnis verändern, entwickeln, vertiefen und endlich dort ganz aufgehoben sein. Die vierhändige C-Dur-Sonate von Schubert, vom Verleger Grand Duo genannt, ist eins der umfangreichsten Werke dieser Besetzung und setzt der Erkenntnis seines Inhalts besondere Schwierigkeiten entgegen. Das beginnt schon bei der äußeren Erscheinungsform des Werkes. Die symphonischen Ausmaße des Stücks verleiteten einige Betrachter zu der Annahme, es handele sich eigentlich um eine nur in dieser Gestalt überlieferte Symphonie für Orchester, ohne dass sich das aber musikwissenschaftlich bisher bestätigt hätte. Schwerer wiegt, dass eine versuchte Bearbeitung für Orchester dem Werk im Ganzen inadäquat scheint. Zwar gibt es orchestrale Partien, wie das große Tutti am Ende des ersten Satzes. Aber dem stehen kammermusikalische, streichquartettartige Episoden gegenüber, wie der Klaviersatz, in dem das zweite Thema erscheint. Bratsche und später die erste Violine quasi tragen hier die Melodielinie. An manchen Stellen könnte man auch an zwei Klaviere denken, wie etwa am Finale Beginn. Wie in vielen klassischen Klavierwerken, so auch hier. Zwar zeigt der Klang immer wieder Tendenzen zu anderen Instrumentarien hin. Gäbe man einer solchen Tendenz aber nach, so würde man den hier gemeinten Klang unzulässig festlegen. Man könnte speziell den vierhändigen Klavierklang vielleicht den grenzüberschreitenden nennen. Und es könnte gerade darin begründet sein, dass bei Schubert die vierhändige Besetzung so häufig ist. Gewiss spielt dabei ebenso der musizierende Freundeskreis oder die optimale Ausnutzung des Instruments eine Rolle, wie sie bei Schuberts beengten Existenzverhältnissen so nahe lag. Für uns bleibt bei Schuberts großen vierhändigen Werken wohl immer auch der Kontrast eindrucksvoll. Hier das biedermeierliche Bild von zwei Spielern an einem Klavier, so recht der Begriff freundliche Hausmusik, dort die ungeheuren Perspektiven, die diese Musik aufreißt, das Dach jenes Hauses scheint abgedeckt und der Himmel da oben, wie ist er so weit, um mit den Schlussworten des Müllerin-Zyklus zu reden. Hören Sie nun einen Teil des ersten Satzes dieser vierhändigen C-Dur-Sonate von Franz Schubert. Die Betrachtung dieses Satzes nur vom Hören her macht gewisse Schwierigkeiten. Wir hören einerseits immer wieder das Grundmotiv in verschiedenen Versionen. Und wir hören ebenso eine Fülle von ihm abgeleiteter thematischer Bildungen nahezu in jedem Takt. Das Stück ist also durchaus monothematisch. Es zeigt stärkste Konzentration, die musikalischen Gedanken kreisen alle ständig um die gleiche Mitte. Doch scheint, wenn wir den Verlauf betrachten, auch das Gegenprinzip zu herrschen. Denn nicht die knappste, konzentrierteste Form wird hier gewählt, sondern die einer breit ausgesponnenen Erzählung. Einerseits gleicht also die Musik einem Destillat, andererseits könnte man sie aber auch romanhaft nennen. Und in diesem Gegensatz zeigt sich bereits etwas vom Rätsel dieses Stückes. Trotz Monothematik stellen sich nun im ersten Satz doch zwei sehr verschiedene Profile heraus. Offene und geschlossene musikalische Gestalt stehen gegeneinander. Die Erzählung entspinnt sich gleichsam zwischen dem Ruf, wie in weite Räume hinein, und dem Lied, das formal in sich abgerundet ist und etwas wie Geborgenheit ausstrahlt. Thema 1 ist ganz Ruf und unbestimmte Antwort. Etwas schweifend Unbestimmtes liegt nicht nur im Pianissimo der Antworten. Dieses Unbestimmte liegt auch darin, dass die Sequenzerwartung nicht ganz genau erfüllt wird. Statt so zu schreiben, formuliert Schubert: Der melodische Ambitus verengt sich also bei der Sequenz, was den Fragecharakter des Themas, das eigentümlich vage, noch unterstreicht. Dazu tritt natürlich die Harmonisierung, die auch im Unisono zuerst aufs noch Unbestimmte zielt, nur die Antwort erscheint jeweils in bestimmter Harmonisierung. Das Thema ist eine Anbruchs- und Anfangsgestalt. Es klingt zuerst, als trete es erst allmählich aus dem Dämmern heraus. Sogleich wird es in einen großen Raum verschiedener Dimensionen gestellt. Das im Thema herrschende Terzintervall hallt mit Auftakt im Folgenden wieder, mit quasi Echos aus der Tiefe. Dazu wird das Thema Ende gleich in E-Dur wiederholt. Auch das ist ja ein Raumeffekt. E-Dur ist von C-Dur aus gesehen ein sehr entfernter Raum. Die Fortsetzung des Themas lautet: Und wie der Tag als Folge der Dämmerung, so kommt dann das Thema im unteren Klavierpart groß auf den Betrachter zu. Wir hören hier quasi ein Orchester-Tutti. Harmonisch wird nun die Melodie ganz definiert. Melodisch aber bleibt Offenheit, Erwartung, Anbruchscharakter. Auch die Fortsetzung gestaltet sich ähnlich wie in der vorigen Piano-Version des Themas, aber die Terzrufe werden nun immer dringlicher, sind wie Rufe ins Entbehrte, die Formulierung stammt von Ernst Bloch, und der harmonische Umschlag nach Desmoll, das als Cismoll geschrieben ist, reißt jetzt viel gewaltsamer weitere harmonische Räume auf. Von C-Dur öffnet sich nun der Bereich der anderen, der großen B-Tonartenseite. Nach diesem sehnsüchtigen Auslangen in die Weite bekundet die Musik etwas wie Ohnmacht, sinkt gleichsam in Asmoll in sich zusammen. Und gerade zu diesem Zeitpunkt, also überraschend, setzt nun das zweite Thema ein, der andere Pol des Stückes, das Lied in Astur. Hören Sie hier den Übergang. dass dieser Einsatz nicht das erstrebte Resultat des vorigen ist, sondern trotzdem eintritt, bestimmt hier den Charakter. Es ist, als werde nun geschenkt, wonach das Hauptthema und die ihm folgenden Rufe sehnsüchtig suchten. Es erklingt nun sanft aus der Mitte heraus, intoniert von der imaginären Bratsche eines Streichquartetts, eine runde, in sich geschlossene, liedhafte Gestalt. In der zweiten Strophe liegt die Melodie dann in der Violinstimme quasi, indes die Bratsche dialogisiert. Dieser Dialog zwischen den beiden führenden Stimmen überhöht noch den Ausdruck des Themas. Hier wird etwas mit äußerster Präzision musikalisch formuliert und ist doch ganz unbeschreiblich. Das zweite Thema kreist, allerdings nur bei seinem ersten Erscheinen hier, um die Möglichkeit glücklichster Ankunft, um das Geborgensein, um, wie es Adorno formuliert hat, Heimat, die es nie gab, mithin um eine unmögliche Möglichkeit. Wir haben nun die zwei Pole kennengelernt, zwischen denen sich die große Erzählung bewegt. Das Thema 1 intendiert Weite, das Thema 2 ist, wie so oft bei Schubert, ein Du fändest Ruhe dort. Thema 1 ist mehr ein Indikativ, artikuliert ein Raum- und Lebensgefühl, etwa mit den Worten Ach, so muss ich ganz allein in der weiten Schöpfung sein, so heißt es im Zyklus der Müllerlieder. Das zweite ist ein Konjunktiv, eine Vision, wie die Vorstellung vom hellen, warmen Haus, die durch ein Lied der Winterreise geistert. So kann in Musik Realität und Nicht-Realität merkwürdig genau artikuliert sein. Indessen gehen diese beiden Themen, die beiden Pole, doch auf den gemeinsamen ursprünglichen Einfall zurück, der vor allem rhythmisch dauernd gegenwärtig bleibt. Das macht es nun so schwierig, der Auseinandersetzung zwischen Indikativ und Konjunktiv, wie sie hier intendiert ist, überhaupt zu folgen. Denn es klingt ja alles ganz ähnlich. Um das Folgende zu verstehen, muss man wissen, dass die beiden Pole nicht immer, wie anfangs, durch die ganzen Themen 1 und 2 repräsentiert werden, sondern im Verlauf des Stücks auch durch einzelne Teilphrasen. Für die Ausdruckswelt des Themas 1 stehen mit Vorliebe seine beiden letzten Takte. Das Thema lautete ganz... Seine letzte Phrase ist also für den Gegenbereich des zweiten Themas steht dagegen vor allem sein erster und zweiter Takt. Diese beiden Kurzformen vom Ende des ersten, vom Anfang des zweiten Themas scheinen mir so etwas wie die Signale zu sein, die die beiden Bereiche repräsentieren. Und zwar leuchtet das Signal aus dem utopischen Bezirk, dem zweiten Thema, viel heller als das aus der realistischen Sphäre. Gegen Ende der Exposition kommt nun beides zu labilem Einstand. Oben erklingt das Signal des zweiten, unten das des ersten Themas. Ohne Beiwerk klingt das so. Die Molltrübung zeigt aber sogleich an, dass die Balance nicht zu halten ist. Schubert unterstreicht jedoch diesen Moment deutlich durch Absetzen vom Vorigen. Es läuft hier nur die oberste figurierte Stimme weiter und durch das Auf und Ab der begleitenden Tongirlanden. Die Stelle klingt im vierhändigen Klaviersatz wie folgt. Für einen Augenblick ergibt sich hier ein G-Dur-Durchblick, die Schlichtung des Gegensatzes. Wo du bist du zu Haus, heißt es in dem Lied Der Wanderer an den Mond. Aber dann gewinnt doch wieder das Signal aus dem ersten Thema die Oberhand und das Sich-Verlieren im Raum wird überdeutlich demonstriert durch einen Weg, durch den ganzen Quintenzirkel in kürzester Frist von wenigen Takten, ehe G-Dur die Dominante wieder erreicht ist. Den Schluss der Exposition bildet die nochmalige Gegenüberstellung der beiden Gestalten. Oben erscheint im Forte das Hoffnungssignal aus dem zweiten Thema, unten Piano die Antwort aus dem ersten. So schließt der erste Teil der musikalischen Erzählung durchaus hoffnungsvoll, wenn auch vom Signal des ersten Themas in der Tiefe aus betrachtet leise fragend. Im Rückblick erscheint das liedhafte zweite Thema wie eine Insel, umgeben von den weiten Räumen des ersten und des seltsamen Wettstreits dieser Signale. Wie könnte es hiernach weitergehen? Manche Durchführungsanfänge Schuberts komponieren diese Frage aus, so auch hier. Erinnernd wird zunächst aus dem entfernten E-Dur-Bereich heraus das Hauptthema zitiert. Ein Crescendo mit Hilfe des Anfangsmotivs schließt sich an, doch mündet es nicht in den Akkord, den wir erwarten, H-Moll, sondern bricht nach B-Dur quasi ins Freie durch. Hier entsteht, wiederum vom ersten Thema abhängig, ein entschlossener Marsch, als raffe sich der, von dem hier erzählt wird, zum zielbewussten Weiterschreiten auf. Aber unvermittelt taucht das Erinnerungsbild des zweiten Themas auf und hemmt die Aktivität. Dann wiederholt sich das gleiche einen Ton höher. So oft wirken ja Schuberts Durchführungen wie Ausblicke von den Serpentinen einer Straße, die sich den Berg hinaufzieht. Die Marschepisode klingt immer mehr fanfarenartig, das Erinnerungsbild des zweiten Themas später im Dialog erstrahlt in verzehrend glühenden Farben. Thank you. im Kontrast von Ruf und Fanfare und von liedhaftem Verweilen, von Marschieren und Innehalten, zeigt sich der beherrschende Archetyp des Wanderers bei Schubert deutlicher als in der Exposition. Das nur weiter, nur immer weiter steht dem »Du fändest Ruhe dort«, um mit dem Wirtshauslied der Winterreise zu reden, nun wirklich dramatisch gegenüber. Auch sprachlich formuliert der Winterreisentext das Ja als Indikativ und Konjunktiv. Am Ende führt das unbeirrt festgehaltene Signal des zweiten Themas wieder zurück zur Reprise. Hören Sie hier die Durchführung ganz. In den alten Sonaten war Reprise oft eine Wiederholung der Exposition, die mit veränderten Tonarten die Form harmonisch rundete. Bei Beethoven widerspricht aber diese Wiederholung seinem entwickelnden, weiterführenden Denken. Er macht sie zum Resultat, wobei eben die Tendenz des Schemas und Repetition überwunden werden muss und gewaltige Kräfte entbindet, um zum Ziel zu gelangen. Man kann durchaus auch bei Schubert ein prozesshaftes Denken in Bezug auf die Sonatenform feststellen. Aber der Prozess verläuft gewissermaßen in der Gegenrichtung, wie bei Beethoven. Zieldenken per aspera ad astra war nie Schuberts Sache. Im Gegenteil, macht die Reprise unmissverständlich klar, dass ein Ziel eben nicht zu erreichen, die Hoffnung auf Ankunft zu begraben ist. Gegenüber Beethoven, der die Hoffnung nie aufgibt, auch nicht im tragischen Scheitern, steht Schubert, der sie loslässt und doch nicht resigniert. Das Subjekt gibt zwar hier sich selbst preis, aber damit doch nicht gleichzeitig die Utopie eines besseren Daseins, des reinen, kräftigen Seins, wie Schubert selbst es in einem Gedicht genannt hat. Das, was man hier Handlung nennen kann, ist vor allem am zweiten Thema abzulesen. Seine Veränderungen artikulieren die hier erzählte Geschichte. Die beim ersten Auftreten so verheißungsvolle Liedgestalt des zweiten Themas trübt sich bereits beim Auftritt in der Durchführung und dann erst recht in der Reprise. Hier wird das Thema in C-Moll zur Klage. Hören Sie nun die ursprüngliche Expositionsgestalt, danach die zwei Durchführungsgestalten und endlich den Auftritt des zweiten Themas in der Reprise direkt nacheinander. Dagegen stärkt im Verlauf des Satzes das erste Thema seinen Charakter. Es tritt meist im Piano und Forte hintereinander auf, so am Anfang und am Reprisenbeginn. Allmählich gewinnt es an Entschlossenheit, weil der Marschcharakter, besonders in der Mitte und am Ende, immer mehr hervortritt. Hören Sie hier einmal die vier verschiedenen Versionen des Hauptthemas direkt hintereinander. Mithin ist die Entwicklungslinie des ersten Themas mehr der Vormarsch, dieses zweiten mehr der Rückzug. Indes das erste Thema immer mehr ausgreift, zieht das zweite sich mehr und mehr in sich zurück. Es kommt also die offene Gestalt des Hauptthemas je länger, je weniger in der geschlossenen Liedgestalt des zweiten Themas wirklich zur Ruhe. Im Gegenteil, auch wenn man die überaus subtilen Tatbestände dieses Satzes gar nicht berücksichtigt, wirkt er aufs erste Hören und bei genauerem Kennenlernen vor allem als eine riesige Landschaft, in der man sich beim Hören nahezu verlieren kann. Deshalb, um dieses grandiosen Landschaftsaspektes willen, ist es auch geboten, bei der Gesamtaufführung die Exposition zu wiederholen und das Wiederholungszeichen nicht etwa als belanglose Konvention abzutun. Die riesigen Räume, Räume der Form und der Harmonik, kommen so in ihren fast bestürzenden Dimensionen heraus. In dieser Weite scheinen die Inseln des zweiten Themas eher zu verschwinden. Ein solches Bild von der Gäste des ganzen Satzes wäre nun aber doch noch unvollständig, ohne Berücksichtigung der großen Coda. Soweit ich sehe, findet sich im gesamten Klavierwerk nicht noch einmal eine solche Apotheose. Sie ist der große Einspruch gegen die Deutung dieses Satzes nur im Sinne der Winterreise, dessen Wanderer sich ja bekanntlich irgendwo drüben hinterm Dorfe in der Weite verliert. Es gibt in diesem Satz eben nicht nur dieses Sich-Verlieren, sondern auch die Entschlossenheit, an der Utopie festzuhalten und in diesem Festhalten zu bestehen. Ein non confundar also, ich werde nicht zugrunde gehen, was wie in Schuberts Musik neben dem Ausdruck tiefen Leidens als Kontrapunkt immer unbedingt mitzuhören haben. Und das ist kaum jemals deutlicher zu hören als hier. Die Coda setzt ihr großes korrigierendes Ausrufezeichen hinter diesen Satz. Sie lautet: Zwar mangelt auch diesem letzten Teil alle liedhafte Geborgenheit und an der im Grunde seit Anfang feststehenden Entscheidung, dass Heimat unerreichbar bleibt, ändert sich nichts. Und doch kehrt sich in gewissem Sinn hier das Verhältnis der beiden Themen um, denn nun erstarkt ja das zweite. Das Signal seines ersten Taktes weht wie eine Flagge über der ganzen Coda. Zwar wird zunächst das erste Thema zitiert, aber unsicher und fragend. Danach aber herrscht das zweite Themasignal fast 50 Takte lang. Pianissimo hebt es an, flammt später im Forte plötzlich empor, der punktierte Rhythmus verkürzt sich zu höchstem Intensitätsgrad, harmonisch wird nochmals riesig ausgeholt, über F-Dur, Des-Dur, F-Moll und G-Dur wird zuletzt C-Dur erreicht und dabei türmt sich der Klang in bis zu 11-stimmigen Akkordsäulen. Aber auch dann wiederholt sich das Signal weiter wie eine beschwörende Anrede, zwar nun leiser, doch mit beharrender Eindringlichkeit, bis endlich in wenigen Takten eine Marschversion des ersten Themas, die aus immer weiterer Entfernung nachhallt, das Ende herbeiführt. Entschlossenen Schrittes entfernt sich also dieser Wanderer. Die Kraft, die Realität zu bestehen, kommt bei Schubert eben gerade aus dem Blick auf die Utopie. Zwar hat sich also die mit dem zweiten Thema hier offenbar verbundene Hoffnung zerschlagen, aber dennoch wird die Idee davon in dem großen Signal festgehalten. Und zwar mit solcher Kraft und solcher Leidenschaft, dass dies Signal und eben nicht das erste Thema als Motto des ganzen Satzes zuletzt im Gedächtnis bleibt. Dieser Idee wird die Treue gehalten. Sie und nicht die Realität der Verlorenheit kommt als Wahrheit dieses Satzes heraus. Und es ist wohl der Klang dieser Treue, der hier so sehr ergreift. Wir haben die Verschiedenheit im Ausdruck der beiden Themen untersucht und gedeutet. Es soll uns nun zuletzt noch das Problem der hinter ihnen stehenden Einheit beschäftigen. Was bedeutet sie? Und was ist eigentlich damit gesagt, dass dem Hörer immer wieder die Unterscheidung missrät, weil ja beide Themen von Motiven gleicher Struktur ausgehen? Diese Einheit im Verschiedenen, in der Vielheit, ist ja ein Grundsatz klassischer Formung. Aber hier ist vielleicht mehr gemeint. Denn der sehr deutlich durchgeführte Gegensatz zwischen Weite und Geborgenheit wird ja dauernd durch die Ähnlichkeit der Gestalten wieder quasi aufgehoben. In dem Lied Der Wanderer an den Mond findet sich die Zeile: Glücklich wer, wohin er geht, auf der Heimat Boden steht. Vielleicht können wir aus der Philosophie der Musik dieses ersten Satzes entnehmen, dass der Kontrast der beiden Themen, so tief und entscheidend er auch artikuliert wird, doch nur ein vorläufiger ist. Dass hier eine Region mitgedacht wird, in der dieser Kontrast endlich aufgehoben wäre, das scheint mir jeder Takt dieses Stückes zu bekunden. Hören Sie nun den ganzen ersten Satz der vierhändigen C-Dur-Sonate von Franz Schubert. Es spielen Renate Werner und Jürgen Ude.